Aber gerade weil der Arier diesen Dingen allen unendlich ferne steht, hat er es widerstandslos mit angesehen, wie das ganze Wirtschaftsleben in jüdische Bahnen geleitet wurde, ohne zu erfassen, was eigentlich rund um ihn geschah. Da er aber gewohnt ist, sich im Theoretischen über alles Rechenschaft zu geben, obgleich oder vielleicht gerade weil er es nicht versteht, so wusste der psychagogische Jude ihm in der Nationalökonomie unserer Zeit eine Wissenschaft aufzuschwatzen und einzutrichtern, die ganz einfach die Praktiken und Methoden des internationalen Händlertumes in erlernbare und lehrbare Gesetze brachte, deren gläubige Annahme den unglückseligen arischen Menschen zum willenlosen, weil von der Gesetzmäßigkeit solchen wirtschaftlichen Geschehens überzeugten Werkzeuge jüdischer Welteroberung machte. So muss es denn endlich einmal klipp und klar herausgesagt werden, dass diese Wissenschaft vom Welthandel etwas anderes war und ist sie niemals gewesen, dank der von den nachhumpelnden arischen Fachmännern niemals durchschauten Geheimbundkunst, dem Arier als eherne Gesetzmäßigkeiten aufzuschwatzen wusste, was der Jude braucht, um seine wirtschaftliche Ordnung herbeizuführen, die im Lichte bewusst fassenden Geistes die satanisch bewusste Weltunordnung, ja Vernichtung darstellt, die jemals auf Erden geherrscht hätte. Und international Anti-Ökonomie werden wir von nun an diesen raffiniertesten Schwindel, den Zion je zur Erreichung seiner Weltherrschaft ersonnen, zu bezeichnen haben. Man entsetze sich nicht über diese laienhafte Vermessenheit, wo doch hunderte der klugsten Köpfe sich bislang mit voller Hingabe dieser Wissenschaft befleißigt hatten. Und man vergesse nicht, was im Laufe der Jahrhunderte alles als Wissenschaft gegolten und von den redlichsten und fleißigsten Gelehrtenköpfen gelehrt und gebilligt wurde, um eines Tages als Wahnwitz, als verschrobene Narrheit erkannt und bald darauf von aller Welt verächtlich belächelt zu werden, von der gleichen Welt der Durchschnittsköpfe, deren Vertreter einige Dekaden früher den Verächter noch gesteinigt, verbrannt oder späterhin geächtet, verhöhnt und missachtet hätten. Und heute und hier soll es denn gesagt werden, es wird die Zeit kommen, und hoffentlich ist sie nicht mehr allzu ferne, wo alle Welt erkennen wird, dass derjenige, der über wirtschaftliches Gesetze aufzustellen, sich erkühnte, ohne sich der beiden Grundstrukturen der Geister bewusst zu werden und demnach deren verschiedenartiger, geradezu antipodischer Gesetzmäßigkeit als ein ahnungs- und urteilsloser Geselle und ins blaue Schwätzer verlacht werden würde. Damit aber der Leser ja nicht glaube, dass diese so entscheidende und für den Reformgedanken folgenschwere Ablehnung der gesamten heutigen Nationalökonomie etwa nur die jüdischen Vertreter dieser Wissenschaft ins Auge fasse, während die bewusst nationalen Vertreter derselben doch gewisslich unmöglich derart im jüdischen Joche dahinwandeln könnten, wollen wir mit einem unserer besten und rechtschaffensten deutschen Nationalökonomen uns in Zuneigung und Verehrung auseinandersetzen, ohne hierbei zu einem wesentlich anderen Resultate zu kommen, als dem oben in seiner Allgemeingültigkeit so vermessen aufgestellten. Professor Ottmar Spann, der Vertreter der auch in Deutschland angesehenen, ja führenden sogenannten Wiener Schule, mag uns mit seiner Denkweise selber den Beweis erbringen, dass eben infolge der bereits im Keime judenhaften Grundlegung dieser Handelswissenschaften auch von solcher Seite nichts Reformatorisches erwartet werden kann, noch dazu, wo dieser Wissenschaft die gewohnte sekundäre Veranlagung des deutschen Wissenschaftlers als gerade für diese Materie verhängnisvollstes hinzutritt. Denn wenn wir erfahren, dass Spann begeisterter Hegelianer ist und mit der Denkart dieses seines Meisters an die Lösung der Wirtschaftsfragen herantreten will, so können wir geradezu a priori ahnen, was wir zu gewärtigen haben. Denn da alles Hegelsche Denken begreiflicherweise als sekundärste Geistigkeit für das deduktive Verfahren aller Wissenschaft eintritt, so ist denn auch Professor Spann Anhänger dieser Methode. Da er aber gerade über die Unterschiede des deduktiven und induktiven Forschungsweges in seinem eigensten Bereiche sich ausgelassen und sogar für diese beiden Methoden neue, seine Gedanken besser kennzeichnende Ausdrücke geprägt hat, so werden wir die beste Gelegenheit haben, dies sein Denken unter die Lupe zu nehmen. Die Ausdrücke aber, die Spann für Induktion und Deduktion zu erwählen wusste, sind ideografisches und nomothetisches, das heißt ideenbeschreibendes und Gesetze aufstellendes Verfahren. Dies allein schon genügt, um uns zu zeigen, wie abseits der wahren, lebendigen Ergründung der Lebenserfordernisse die ganze Einstellung eines heutigen Gelehrten im Grunde ist. Denn diesem Manne des theoretischen Bedenkens von Dingen, die nur derjenige zu lösen vermöchte, der den hellen, unbeirrbaren Blick ins Getriebe der Welt sein eigen nennt, erblickt in der Induktion den Weg von der Beschreibung der Gedankengebäude früherer Nationalökonomen empor zum Gipfel der eigenen, zuerst gewonnenen Meinung und ist begreiflicherweise dafür, dass man von den aufgestellten Gesetzen ausgehe und dann erst kontrollierend und rektifizierend sich mit den Ideen der Vorgänger beschäftige, die ihm somit die Einzelerfahrungen seiner Wissenschaft bedeuten. Wer aber bedenkt, dass Induktion hier wie überall der Weg vom wirklichen Geschehen, vom gut beobachteten und durchdachten täglichen wirtschaftlichen Weltgetriebe, von dem selbstgeschauten Börsen- und Handelsleben, Aktienwesen und Bankgeschäfte empor zu den Gesetzmäßigkeiten sein muss, die bei Gott nicht immer das heute Bestehende als Gegebenheit wehrlos und gutgläubig akzeptieren müssen, der wird wohl ermessen können, wie solche Denkweise hoffnungslos vor allem wirklichen Erfassen zuschanden werden muss. Ist jedoch das einzelne der historisch überlieferten wirtschaftlichen Forschergedanken Ausgangspunkt zur Beurteilung nationalökonomischer Fragen, die weil uns sowohl in allen übrigen als namentlich in dem vom Judentume den Ariern vorgedachten Denkgebieten Ausgangspunkt Einzelforschung und demnach Induktion der Weg vom Anschauen der Wirtschaft zum Bedenken der herrschenden sowie der notwendigen wahren Gesetzmäßigkeiten zwar nicht war, nicht ist, aber doch unbedingt wird sein müssen.